ihr trug auch Haft und Land. Denn die Nacht wie eine gute Mutter leise deckt ihr Tuch auf Haft und Land. Ruhig trinken sie vom großen Wasser, darin Sterne wie am Himmel stehen. Ihre starken Köpfe lautlos in des Sommerwindes weht. Und sie heben ihre starken Köpfe lautlos in des Sommerwindes weht. Langsam schreit wieder sie von dannen, Tiere einer längst vergangenen Zeit. Und sie schwinden in der Ferne Nebel, wie im hohen Tor der Ewigkeit. Und sie schwinden